Sie möchten gern ins Kino gehen und rufen bei der Programmdurchsage im Roxy-Kino an. Unser Programm in der Woche vom 5. bis zum 11. Oktober. Lola rennt. Vorstellungen täglich 17.15 Uhr, 19.45 Uhr, 22 Uhr, Saal 3. Auf die stürmische Art. Täglich 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20.15 Uhr, 23 Uhr, sonntags auch 11.30 Uhr, Saal 7. Ein wahres Verbrechen. 20 Uhr, 22.45 Uhr, täglich außer Donnerstags, Saal 1. Marrakesch, 15 Uhr, 17.30 Uhr, 20 Uhr, freitags und samstags auch 22.30 Uhr, Saal 4. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Ende des Modelltests 2.